Kapitel 1. Und das Blut soll euer Zeichen sein. Johannes, komm nach hier oben. Hier liegen mehr Äste. Ja, Matthias, kann sein. Aber dazu muss ich den Hang hinauf. 2 Jahre im Zirnertal und du hast dich immer noch nicht an die Berge gewöhnt. Ich bin Friese. Uns an der Küste reicht das Meer. Wir brauchen keine himmelhohen Felshaufen, die uns die Sicht versperren. Jetzt komm schon. Bartholomäus wird uns schelten, wenn wir mit zu wenig Brennholz ins Kloster zurückkommen. Er wird dem Abt sagen, wie nutzlos die Welten wir sind. Bartholomäus soll seine Nase in die Schriften stecken und nicht in Dinge, die ihn nichts angehen. Johannes? Herrje, was soll's? Aber ehrlich, ich weiß nicht, was den Herrgott dazu bewogen hat, diese Ungetüme aus Stein in die Welt zu setzen. Ungetüme wie den Berg Sinai, aus dessen Stein Mose die Tafel mit den 10 Geboten geschlagen hat? Ja, aber bevor er das tun konnte, musste Mose die Israeliten durch das Meer führen. Durch das Meer. Herr im Himmel. Johannes! Ich bin noch schon auf dem Weg. Johannes, schnell! Was ist los? Hat dich der Fuchs gebissen? Gott, ich bin mir bei in der Stunde der Not. Wenn die teuflischen Mächte nach der Welt greifen, auf der wir armen Sünder wandeln, den Schafen gleich. Oh mein Gott. Bewahre mich vor den Flammen der Hölle. Leite mich auf den rechten Pfad und halte meine Seele rein von den flammenden Tentakeln der Dämonen mit ihren 1000 Mäulern, die die Welt verschlingen wollen. Ortrud! Ortrud! Wenn man nicht alles selber... Ortrud! Bei allen Göttern, warum schreist du hier rum, Ulrich? Weil ich unsere Tochter suche, Weib. Ja, das ist nicht zu überhören. Aber geht es nicht auch leise? Es ist früh am Morgen, du weckst das ganze Dorf. Gerlind, hör zu. Gestern Abend, bevor Ortrud den Schnitterhang hoch ist zu den Kräutern, da habe ich ihr gesagt, sie soll nach dem Schmiedefeuer sehen, wenn sie in der Nacht zurückkommt, damit es nicht ausgeht. Und was finde ich eben in der Schmiede? Kalte Asche. Sie wird's vergessen haben. Ich habe Dolf versprochen, dass ich sein neues Sensenblatt gleich heute Morgen fertig mache. Ja, dann wartet der Müller eben einen halben Tag länger. Soll er erst mal unser Korn mahlen, bevor er sein eigenes schneidet? Ja, darum geht es doch gar nicht, Weib. Das Feuer in der Schmiede hat nicht auszugehen. Ortrud weiß das. Sie ist keine 17 Winter alt, Ulrich. Ja. Also sei nicht so hart wie das Eisen, das du schmiedest. Wahrscheinlich hat der Vollmond ihren Kopf verwirrt oder das Geheul der Wölfe hat sie geängstigt oder... Ihre Ausreden kann sie mir selbst erzählen, wenn ich sie gefunden habe. Wo steckt sie? Ja, in ihrer Kammer, wo sonst? Na, als ob ich da nicht zuerst gesucht hätte. Liegen Schneidemesser und Kräuterbeutel am Platz? Nein, nicht da. Noch mehr Nachlässigkeiten. Ach, na, dann hast du deine Antwort. Ortrud wird bei Swinter geschlafen haben. Ja, das hab ich gern. Statt den Bitten des Vaters nachzukommen, die halbe Nacht geschnatter mit der Tochter des Schulzen. Ulrich, sie sind jung und Freundin. Dann kann ihre Freundin Ortrud ja helfen, mein Schmiedefeuer wieder anzufachen. Ja. Jetzt lass sie doch. Wer im Vollmond am Hang Kräuter sucht, darf ausschlafen. Hör sie an, die beiden Welpen. Ihr seht aus, als wäre euch der Leibhaftige begegnet. Lass uns herein, Bartholomäus. Ich lass dich herein, Matthias. Der Korb auf deinem Rücken ist voll mit Ästen. Der von Johannes nicht mal halb. Und wer seine Aufgaben nicht erfüllt, hat in den Mauern von Maria Zirnitz verloren. Mach die Tür auf, Bartholomäus. Wir müssen dem Abt etwas Dringendes berichten. Und was? Das sagen wir dir, wenn du das Tor öffnest. Schachern, das ist das Einzige, das ihr könnt. Na ey, ihr habt gesagt, ihr erzählt mir, was ihr dem Abt berichten wollt. Ja, wenn du das Tor öffnest und wenn du der Abt dieses Klosters bist. Du hättest mich ausreden lassen sollen. Verfluchtes Welpenpack. Lamprecht! Wir müssen reden, Schulze. Dir auch einen guten Morgen, Ulrich. Ja, ja. Sag, nimmst du jetzt dem Hahn des Dorfes die Arbeit weg? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na, das war doch dein zartes Stimmchen, das eben so früh durchs Tal krähte, oder? Und jetzt gehst du herum, um jeden noch einmal persönlich zu wecken? Ach, und der Gockel vom Misthaufen steht in der Schmiede und schwingt den Hammer? Ich suche Ortrud. Ist sie hier? Warum sollte deine Tochter in meinem Hause sein? Weil sie mit deiner Kräuter suchen war und meine nicht in ihrer Kammer ist. Also könntest du... Natürlich. Gib mir einen Moment. Ich wecke Swinter. Ja. Wer ist es? Ein Mädchen. Eine Eine junge Frau aus dem Dorf. Welche genau? Ich weiß es nicht. Verzeiht mir, Vater Abt, ich bin noch nicht so lange im Zirnertal, dass ich mir alle... Es ist die Tochter des Schmieds. Ortrud. Kein Zweifel, Johannes. Nein, Vater Abt. Des Schmieds einziges Kind. Was ist dir zugestoßen? Beschreibt es mir genau. Ihr Leib, Vater Abt. Es ist das Schrecklichste, das ich je... Ihr Leib war übersät mit Wunden. Unzählige Einstiche. Ihr Kleid war durchtränkt von Blut. Was hat ihr die Wunden zugefügt? Wir haben das hier gefunden, Vater Abt. Herr Himmel. Es steckte in ihrer linken Brust. Und ich dachte, es wäre vorbei. Ulrich? Entschuldige, dass ich dich von deinem Vater wecken lasse, Svinta, aber... Was ist denn? Ortrud ist nicht nach Hause gekommen. Warum ist sie nicht nach Hause gekommen? Das frage ich dich, Svinta. Ihr seid doch gestern Nacht gemeinsam den Schnitterhang hoch zu den Kräutern, oder? Ja. Und auch wieder zurück? Ja, ja, natürlich. Und Ortrud hat nicht bei dir geschlafen? Nein. Ja, aber wenn nicht hier und nicht in meinem Haus, wo dann? Ich, also... Vielleicht erzählst du uns, wie ihr zusammen zurück ins Dorf gekommen seid, mein Kind, hm? Ja, also Ortrud, sie hat mich nach Hause begleitet und wollte dann direkt weiter ins Bett. Wollte sie nur oder ist sie? Ich weiß nicht, ich bin sofort in meine Kammer. Danke, mein Kind. Leg dich wieder hin und schlaf weiter. Aber Ortrud... Wir werden sie finden, Svinta. Mach dir keine Sorgen. Geh zurück ins Bett. Ja, Vater. Lamprecht, meine Tochter ist die ganze Nacht nicht zu Hause gewesen. Und niemand weiß, wo sie ist. Ulrich, das wird sich zeigen. Eik, bei Fuß. Brav, mein Junge, braver Hund. Was soll das, Lamprecht? Willst du jetzt deinen Hund nach ihr fragen? Wir lassen ihn an Ortruds alter Kleidung schnüffeln und dann nimmt er ihre Fährte auf. Wir finden deine Tochter, Ulrich. Du hast mein Wort. Das ist ernst. Sehr, sehr ernst. Was tun wir jetzt, Vater Abt? Zuerst einmal, ihr sagt keiner Menschenseele etwas darüber. Das schwört ihr mir bei Gott. Habt ihr verstanden? Johannes? Ja. Matthias? Ja, Vater Abt. Gut. Dann tut ihr jetzt Folgendes. Du, Johannes, sperrst den Nordturm zu. Hier ist der Schlüssel. Und du, Matthias, gehst in den Westturm hoch zu deinen Tauben. Und dann schickst du diese Nachricht los. Nimm eine salzburgische Taube, keine vom Chiemsee. Hörst du, Matthias? Ja, Vater Abt. Danach spannt ihr die Ochsen vor den Karren. Sucht euch zudem ein altes, großes Tuch. Fahrt mit dem Karren in den Wald, schlagt den Leichnam des Schmiedmädchens ins Tuch und ladet sie auf. Aber... Hast du vor, dich den Anweisungen deines Vaterabtes zu widersetzen, Matthias? Nein, dann aber... Dann tu, was ich dir aufgetragen habe. Ja, Vater Abt. Bedeckt das Mädchen mit so viel Feuerholz wie möglich und dann kommt ihr zurück und versteckt sie im Brennholzkeller. Unter Holz, versteht ihr? So, dass sie niemand findet. Was, wenn uns einer der anderen Brüder sieht? Ich werde sie alle zum Morgengebet versammeln. Niemand wird im Hof sein, wenn ihr kommt. Und der Pilger, dieser Enno von Malmedy? Ich sagte doch, niemand wird im Hof sein. Wie viel Zeit haben wir, Vater Abt? 2 Stunden von der Stundenkerze. Mehr kann ich euch nicht gewähren. Doch ihr müsst euch so oder so beeilen. Im Dorf suchen sie bestimmt schon nach ihr. Lamprecht, wieso war mir klar, dass es uns hierher verschlagen würde? Weil hier der Weg zum Hang entlang führt. Nein, nicht nur deshalb. Guten Morgen, Arnold. Der Schulze, der Schmied und dein Hund. Was für ein seltsames Gespann so früh am Tag. Uns ist nicht nach Späßen, Arnulf. Ja, das scheint mir auch so. Wir suchen Ulrichs Tochter. Habt ihr in ihrem Bett nachgesehen? Hör auf mit deinem... Sag mir einfach, ob du Ortrud gesehen hast. Ja, hab ich. Wann? Gestern Abend. Da ist sie mit deiner Tochter Lamprecht den Schnitterhang hoch. Zu den Kräutern, nehme ich an, bei dem Vollmond. Ja, und danach? Hast du sie danach gesehen? Wieso sollte ich? Jeder weiß, dass du dich nachts oft draußen rumtreibst, weil du nicht schlafen kannst. Nicht in dieser Nacht. Da war er die ganze Zeit bei mir. Wulfeld. Guten Morgen, Schulze. Morgen, Schmied. Die ganze Nacht war er bei dir, sagst du. Und da bist du dir ganz sicher, Weib. Willst du die Einzelheiten hören? Nein, ich will meine Tochter finden, sonst nichts. Dann solltest du lieber auf die Nase von Lamprechts Hund hören, als auf deine eigene, Schmied. Das Tier hat eine Fährte gefunden und die führt weg von unserem Hof. Arnulf hat recht, Ulrich. Lass uns weitergehen. Wenn ihr Ortrud seht, dann schickt sie heim. Ja. Ihr könnt euch drauf verlassen. Mögen euch die Götter bei eurer Suche helfen. Können wir uns nicht leiden. Da wird sich wohl nie was ändern. Ja, sie sind keine schlechten Menschen. Nur etwas rau. So wie die Berge um sie herum. Hey, Welpe, wohin so eilig? Mein Name ist Matthias und das weißt du auch, Bruder Bartholomäus. Sag, was haben dein Freund Johannes und du mit dem Ochsenkarren vor? Der Vater Abt schickt uns in den Wald, um noch mehr Holz zu sammeln. Was, euch? Aber ihr habt ja nicht einmal zwei Körbe voll bekommen. Ich habe keine Zeit für einen Disput über Feuerholz mit dir. Lass mich durch. Warte, warte. Und die Taube, die du losgeschickt hast? Was hat es mit der auf sich? Du siehst wohl alles, Bruder Bartholomäus. Ich habe die Augen eines Adlers und das Gespür eines Fuchses, das mir sagt, wenn etwas nicht stimmt. Ach ja? Und was sagt dir dein Gespür über den Pilger Enno von Malmedy, der sich gerade in deiner Bibliothek herumtreibt? Was? Ich habe ihn eben hineingehen sehen. Du solltest besser nach den wertvollen Schriften sehen. Nicht, dass nachher eine fehlt. Was ist mit der Taube? Sie ging nach Salzburg mit einer Nachricht des Abtes. Und nein, ich habe nicht gelesen, was darin stand. Und jetzt lauf! Sonst spricht sich noch herum, dass du nicht auf deine Pergamente achtest. Ich behalte euch im Auge, Welpe. Heiliger Vater im Himmel, vergib mir, ich habe gesündigt. Ich bin der Lüge anheimgefallen, ich habe dem achten Gebot gespottet. Ich habe meinem Bruder Bartholomäus die Unwahrheit mitten ins Gesicht... Matthias! Was ist in dich gefahren? Träumst du? Ich bete. Das kannst du auf dem Weg in den Wald. Komm schon. Ich komme ja schon. Los, steig auf. Hast du den Turm abgesperrt, wie der Vater Abt? Ja, natürlich. Johannes, der Turm, ich verstehe nicht, wie... Psst! Gelobt sei die heilige Mutter Maria in ihrer Gnade. Gelobt sei die heilige Mutter. Sie sei gelobt. Nicht hier und nicht jetzt, Matthias. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Ich weiß nicht, Lamprecht. Arnulf ist nicht zu trauen. Ach, komm schon, Schmied. Nenn mir eine Sache, die er getan hat, seitdem er wieder hier ist, die dein Misstrauen rechtfertigt. Es zählt auch, was er vorher getan hat. Menschen können sich ändern. Ja, dieser nicht. Du hast Angst vor ihm. Ich habe Angst um meine Tochter, Lamprecht. Und wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was man über Arnulf erzählt, tun wir gut daran, vorsichtig zu sein. Du hast gehört, was seine Frau gesagt hat. Wulfeld? Sie ist nicht von hier. So einer kann man nicht über den Weg trauen. Ach, Ulrich. Schulze, schau. Dein Hund will zu Veits Hof. Ja, und da hinten steht er ja auch schon, der Ziegenbauer. Ah, Lamprecht! Ulrich, guten Morgen! Was ist mit seinen Armen? Die sind ja blutrot, bis zu den Ellenbogen. Ja. Ah, ihr kommt gerade recht. Ja, guter Junge, das schmeckt dir, nicht wahr? Frisches Blut, noch ganz warm. So lieben wir das, oder, Eik? Hm? Veit, wo kommt das Blut her? Deine arme Hände, voller Blut. Ja, ich habe heute früh hinterm Haus ein junges Ding abgestochen. Doch, hey. Was soll das heißen, Veit? Hey! Ulrich, lass ihn los. Wen hast du abgestochen? Was? Eine Ziege, eine kleine Ziege bei den Göttern. Was denkst du denn, Schmied? Was siehst du, Ulrich? Komm, jetzt beruhig dich. Warum sagt er das nicht gleich? Was ist denn überhaupt... Siehst du, du hättest ihn nicht so hart anfassen müssen, Schmied. Hart? Ich habe ihn nicht mal richtig berührt. Nein, das hat nichts mit Ulrich zu tun. Schon gut, es ist schon wieder weg. Und jetzt erklärt mir, warum ihr so aufgeregt seid. Meine Ortrud ist verschwunden. Sie war die ganze Nacht nicht zu Hause. Oh, das ist schlecht. Das heißt, du hast sie nicht gesehen? Nein, aber ihr müsst sie unbedingt finden. Ja, was denkst du denn? Nein, ihr versteht nicht. Euch bleibt nicht mehr viel Zeit. Nicht viel Zeit? Was soll das heißen? Ich habe es an meinen Ziegen gemerkt. Er wird bald kommen. Wer? Wovon redest du? Vom Sturm, den die Götter uns schicken. Der Himmel ist vollkommen klar, Veit. Keine Wolke zu sehen. Ja, das heißt nichts. Immer wenn die Ziegen unruhig werden, braut sich etwas zusammen. Mittags wird keiner von uns mehr vor der Tür sein. Was meinst du, Schulze? Ich weiß nicht. Mein Vieh war auch anders als sonst. Dann sollten wir uns beeilen. Na gut. Komm, Eik. Komm, bei Fuß. Wartet! Nimm etwas von der rohen Ziegenleber mit, als Wegzehrung. Nein, danke. Was ist? Das ist das beste Stück vom ganzen Tier. Na gut, wenn ihr nicht wollt, dann... Pilger, Pilger! Oh, Vater Abt, guten Morgen. Den wünsche ich dir auch. Entschuldige, ich habe deinen Namen vergessen. Enno von Malmedy, Vater Abt. Ah, Malmedy, im Ardennerwald, nicht wahr? Ich wollte die Abtei dort immer besuchen. Sie ist ehrwürdig und die Benediktinermönche wahrhaft fromme Knechte des Herrn. Es lohnt sich. Und die Pilgerreise dorthin obendrein. Gewiss. Hätte ich nur die Zeit dazu. Ich habe zu viele Aufgaben hier, um abwesend sein zu können. Zum Beispiel die, den Gast der Abtei zu fragen, ob er eine gute erste Nacht in unseren Mauern hatte. Ach, der Weg durch die Berge ins Tal war anstrengend. Ich habe mir eine blutige Blase gelaufen, die nicht aufhört zu schmerzen. Bruder Thaddäus kann sie behandeln. Du findest ihn in unserem Infirmarium. Das will ich tun. Jedenfalls bin ich gestern Abend sofort auf mein Lager und habe bis morgens geschlafen wie ein Säugling an der Mutterbrust. Verzeiht den Vergleich, Vater Abt. Dir sei vergeben, mein Sohn. Und es freut mich, dass deine erste Nacht eine gute war. Ja, ich bin gestärkt und kann es kaum erwarten, den Berg hinauf zur Wallfahrtsstätte zu gehen. Vortrefflich. Orte, an denen die Jungfrau Maria erschienen ist, findet man nicht viele auf dieser Welt. Dennoch... muss ich dich bitten, deine Wanderung noch um 2 Stunden zu verzögern. Ich verstehe nicht. Der Brauch unseres Klosters verlangt es, dass man als Pilger am ersten Tag des Aufenthalts am Morgengebet teilnimmt. Es ist mir eine Ehre, Vater Abt. Auch wenn mir keiner eurer Mitbrüder gestern Abend etwas davon gesagt hat. Die guten Brüder wissen, dass ihr Vater Abt die Einladung gern persönlich ausspricht, was hiermit geschehen ist. Was die Ehre noch ein Stück größer macht. Sag mir einfach, wann ich mich in der Kapelle einfinden soll. Nun, jetzt gleich würde ich vorschlagen. Ich bin auf dem Weg dorthin, die Glocke zu läuten, die alle vereint. Am besten, du folgst mir. Hey, na, Eik. Denkst du, Ortrud hat da drin übernachtet? In der Hütte der alten Krähe? Wieso sollte sie? Deine Swinter hat gesagt, Ortrud und sie seien zusammen ins Dorf gegangen. Da geht sie doch nicht mehr den halben Schnitterhang wieder hinauf, um im windschiefen, pilzzerfressenen Verschlag die Nacht mit einer verrückten Alten zu verbringen. Ja, vielleicht eine Mutprobe unter den Mädchen. Willst du sagen, deine Tochter hat uns angelogen? Nein! Also, es sieht ihr nicht ähnlich, aber nachsehen müssen wir. Ja. Nach dir, Schulze. Geh nicht in die Hütte der alten Urda. Denn wenn du erst drin bist, wirst du sehen, es ist keine Hütte. Es ist ein großes Maul, das dich verschlingt. Ja. Ach, Ulrik, wir sind erwachsene Männer mit einem Hund und stellen uns an wie damals als Kinder. Urda, bist du zu Hause? Hier sind Lamprecht, der Schulze und Ulrik, der Schmied. Ja. Urda? Ortrud! Urda! Ortrud! Bei allen Göttern! Hier drinnen hängen totes Getier und vergammelte Pflanzen, wohin man auch geht. Was macht sie mit dem ganzen Kram? Ich will es lieber nicht allzu genau wissen. Oh, sieh dir das an! Eine 2-köpfige Fledermaus! Und das hier ist wohl ihr Kot! Oh! Kein Wunder, dass die alte Krähe den Verstand verloren hat. Bei all dem schaurigen Unrat, den sie um sich herum hat. Oh, wie das stinkt. Oh. Oder sie sammelt all das, weil sie verrückt ist. Ja, das eine führt zum anderen und das andere wieder zum einen. Urda bleibt ein ewiges Rätsel. Warum ist die alte Krähe alt, aber ihr Gesicht und ihr Leib, die sind es nicht? Meine Urahnen sollen sie schon gekannt haben. Ja, das musste meine Mutter zu berichten. Und unsere Urenkel werden sie womöglich auch noch kennen. Wenn ich meine Ortrud jemals wieder habe. Also sag so etwas nicht, Schmied. Wir werden dein Kind finden, glaub mir. Eik, was ist? Oder? Ortrud? Schulze, ich glaube nicht, dass mein Kind hier ist. Ruhig, Eik, ruhig, ganz ruhig. Was ist das? Der Wind. Sonst nicht. Ha! Da war sie! Ortrud? Nein, die alte Krähe. Oder? Oder? Bist du sicher, dass sie da war, Ulrich? Ja, sie stand für einen Wimpernschlag in der Tür. Dann kann die alte Krähe wohl fliegen. Hier draußen ist niemand. Schulze, lass uns verschwinden von dem verwunschenen Ort. Das Einzige, was man hier findet, ist Wahnsinn. Komm schon, Matthias. Nur noch ein paar Meter und pass auf, dass ihr Körper nicht aus dem Laken rutscht. Jetzt hinauf mit dir. Ich kann nicht mehr, verdammte Berge. Das kann nicht Gottes Wille sein. Einen toten Menschen seinen Eltern vorenthalten. Darüber kannst du dir später Gedanken machen. Johannes, in der Heiligen Schrift steht... In der Heiligen Schrift steht... Qui mollus et dissolutus est in opere suo, frater est sua opera dissipantes. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. Also hilf mir jetzt, Holz zu sammeln. Gut, dann lass uns wieder nach oben gehen. Weg von dem Leichnam. Du gehst nach oben. Ich habe mir eine Axt aus dem Kloster mitgebracht und werde die Äste der umgestürzten Bäume abschlagen, die am Wegesrand liegen. Und oben kannst du gleich unsere Spuren verwischen, wer auch immer Ortrud sucht. Er soll nicht unsere Fußabdrücke finden. Liebe Mitbrüder, da wir für die nächsten Tage einen Gast in unserer Mitte haben, den jungen Herrn Enno von Maimedi hier, der auf seiner Pilgerreise auch in Mariazirn Halt macht, wollen wir heute länger beten als an gewöhnlichen Tagen. Lasst uns 2 Stunden von der Stundenkerze in stiller Andacht verbringen, um uns gemeinsam mit Enno von Malmedy von der großen Güte der heiligen Jungfrau Maria erfüllen zu lassen und ihm zu zeigen, wie die Brüder des Marienserordens ihren Dienst an Gott tun. Nimm bitte Platz an meiner rechten Seite, lieber Pilgersmann. Gerne. Danke, Vater Abt. Entschuldigt, Vater Abt, aber was ist mit Johannes und Matthias? Unsere jungen Mitbrüder erbringen einen anderen wichtigen Dienst für unsere Gemeinschaft. Ich habe sie vom Morgengebet freigestellt und in den Wald geschickt, um Feuerholz zu sammeln. Es wird unser Kalefaktorium erwärmen und wir werden in der Kokina die Speisen darauf kochen, die der Herr uns schenkt und die uns Kraft für unser Tagwerk geben. Und ihr habt sie mit dem Ochsenkarren zum Feuerholz sammeln geschickt? Mit dem Ochsenkarren. Und jetzt setz dich, Bartholomäus, hier direkt links neben mich und lenke deine Aufmerksamkeit weg von den irdischen Vorgängen im Zirnertal und hin zum Gebet. Was hat dein Köter da gefunden, Lambrecht? Ja, das werden wir gleich sehen. Ja. Ja, das sieht aus wie Kotze. Aus, Eik, aus! Ah, Moment, so. Du hast recht, Ulrich. Das ist Kotze. Und hier unter den Blättern, das ist ein Fußabdruck. Und das da am Laub? Das Braune? Ist das getrocknetes Blut? Ich weiß es nicht. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Siehst du die Bäume, die da unten liegen? Wo? Neben dem Weg. Ah. Keiner davon hat Äste. Ich glaube nicht, dass das immer so war. Und im Boden des Weges, was ist das? Karrenspuren, wenn du mich fragst. Ja. Seltsam. Die fangen genau dort an, wo die astlosen Bäume liegen. Und was denkst du wohl, in welche Richtung der Karren gefahren ist? Glaubst du, uns hat auch wirklich niemand gesehen? Ich glaube an den allmächtigen Gott. Dass uns niemand gesehen hat, das weiß ich. Einer hat uns zumindest gesehen. Und wer? Der, an den du glaubst. Ach, Spitzfindigkeiten. Der am Ende aller Tage über uns richten wird. Matthias, wir haben getan, wie der Vater Abt uns geheißen hat. Wir haben im Holzkeller verborgen, was zu verbergen war. Sie ist eingehüllt in ein Leichentuch. In altes Leinen. Nicht viel mehr als Lumpen. Und wir haben sie mit Holz bedeckt. Wir hätten es besser ihren Eltern gebracht. Zusammen mit ihrem toten Leib, auf das sie ihn verbrennen, wie es der Heiden Sitte ist. Denkst du denn, mir war wohl dabei? Aber was hätten wir denn tun sollen? Und nun? Soll sie im Keller liegen bleiben, bis sie... Johannes, du weißt, was mit toten Leibern nach kurzer Zeit passiert. Sie faulen und blähen sich auf. Sie stinken entsetzlich. Das ganze Kloster wird es riechen. Ach, schweig! Das ist nicht unsere Angelegenheit. Darüber muss der Vater Abt entscheiden. Und wenn er es entschieden hat? Was glaubst du, wessen Angelegenheit es dann doch wieder ist? Schweigen sollst du! Und jetzt spannen wir die Ochsen ab und reden nicht mehr darüber. Wer ist das? Kein Mariänser jedenfalls. Was sollen wir tun? Nachsehen. Was denn sonst? Es nicht zu tun wäre nur verdächtig. Also, du gehst zum Tor, ich kümmere mich um die Ochsen. Hey, ihr Mönche! Hört ihr denn nicht? Wir sind der Schulze und der Schmied aus dem Dorf Quill. Was wünscht ihr? Wir wollen deinen Abt sprechen. Das wird schwierig. Dann mach es einfacher, Bursche. Es eilt. Es tut mir leid, der Abt weilt im Gebet mit den Mitbrüdern. Der Heilige Vater im Himmel wird gepriesen. Eine Störung ist leider nicht möglich. Ihr müsst ein andermal wiederkommen. Jetzt hör mir mal gut zu, Jungchen. Du wirst jetzt zu deinem Abt gehen und ihm sagen, wenn er vom Schmied aus Quill noch einen Beschlag für diese Pforte haben will, noch eine Sichel für euren mickrigen Klostergarten, noch eine Pfanne, noch einen Nagel, dann ist er hier, bevor ich bis 100 gezählt habe. Bruder Matthias! Vater Abt, der Schmied. Der Schmied und der Schulze aus dem Dorf Quill stehen vor dem Tor und wollen mit euch sprechen. Sie haben gesagt, sie gehen nicht wieder, bevor sie nicht mit euch gesprochen haben. Ist gut, ich komme. Nimm du meinen Platz hier ein. Ja, verdammt. Was haben du und dein Welpenfreund denn jetzt schon wieder angestellt? Hm? Ach, da kommt er ja endlich. Aus, Eik, aus. Schulze Lambrecht und Ulrich, der Schmied. Gott zum Gruße. Ich hörte, ihr wollt mich sprechen. Guten Morgen, Abt Egidius. Entschuldigt die Störung, aber eine ernste Angelegenheit führt uns her. Oh, wie kann ich helfen? Meine Tochter ist verschwunden. Ist sie hier bei euch im Kloster? Zunächst einmal, werter Ulrich, betrübt es mich zu erfahren, dass du nach deinem Kinde suchen musst. Ich hätte gern gute Nachrichten für dich, aber hier bei uns Brüdern im Kloster Maria Zirn ist Frauen, wie du weißt, der Aufenthalt strengstens untersagt. Und ihr seid ganz sicher, dass sie nicht hier ist? Mein Haus steht neben der Pforte. Ich sehe jeden, der nach Maria Zirn hineingeht und jeden, der wieder hinausgeht. Es tut mir leid, dass ich euch nicht helfen kann, aber ich werde für die sichere Heimkehr eurer Tochter beten. Vielleicht hat der Mönch sie gesehen, der mit dem Ochsenkarren im Wald war. Wir haben die Spuren gefunden. Habt ihr das? Ja. Mhm. Johannes? Ja, Vater Abt? Ist dir die Tochter des Schmieds im Wald begegnet? Wie war doch gleich ihr Name? Ortrud. Ortrud, richtig. Hat sie deinen Weg gekreuzt, Johannes? Hat sie mit dir gesprochen? Nein, Vater Abt. Da seht ihr es. Warum der Karren? Ich habe... Was genau hat diese Frage mit der Suche nach eurer Tochter zu tun, werter Schmied? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Lamprechts Hund angeschlagen hat an der Stelle, an der eure Karrenspuren im Wald endeten. Und nun zieht er wie wild, um in eure Mauern zu kommen. Na ja, das liegt wohl an der Wurst, die wir gestern erst gekocht haben. Er wird sie wittern und seinen Teil abhaben wollen. Und was den Karren angeht, ich habe Johannes aufgetragen, ihn zu nehmen. Unsere Holzvorräte wurden knapp. Er war im Nu vollgeladen. Ich hatte ein Beil dabei und habe umgestürzten Bäumen die Äste abgeschlagen. Ein Beil? Mhm. Komm, Ulrich, lass es gut sein. Wir müssen weiter. Glaubst du ihm, dass er nicht weiß, wo meine Ortrud ist? Was hätte er davon, uns anzulügen? Was hätte er davon? Gehen wir den Hang hinauf, bis zu den Kräutern. Ja, lass uns schnell machen. Der Wind frischt auf. Und die Wolken dort oben verheißen nichts Gutes. Johannes, ist der Körper sicher unter dem Holz verborgen? Ja, Vater Abt. Gut gemacht. Auch hier am Tor. Matthias und ich könnten allerlei duftendes Kraut und Blumen in den Holzkeller bringen. Ihr wisst schon, gegen den Leichengeruch. So lange wird des toten Heidenmädchens Leib dort nicht liegen. Aber wo soll er denn hin? Und wann? Alles zu seiner Zeit, junger Bruder. Für heute hast du deinen Wert für unsere Gemeinschaft mehr als bewiesen. Jetzt stärke dich und ruh dich ein wenig aus. Ich bin nicht müde und auch nicht hungrig. Ich könnte noch etwas anderes tun, das hilfreich sein könnte. Wovon sprichst du? Ich könnte dem Schulzen und dem Schmied folgen und herausfinden, was sie als nächstes tun. Und du bist ganz sicher, dass du das tun willst? Ja, wenn ihr es mir gestattet. Einverstanden, mein Sohn. Aber achte darauf, woher der Wind kommt. Folge ihnen so, dass der Hund des Schulzen dich nicht wittern kann. Und wenn ein Sturm daraus wird, dann komm sofort zurück, hörst du? Los, kommt schon! Rein mit euch in den Stall! Hey, ja, hey, hey, hey! Komm. Du da hinten auch! Danke, Torit. Danke, wofür? Dass du mir hilfst, die Ziegenbande hier zurück in den Stall zu bringen. Kommt, ihr zwei! So kann ich Zeit mit dir verbringen, Brun. Und mein Vater kann sich ausruhen. Die Schmerzen in seinem Bauch werden immer häufiger. Kommt, kommt, kommt, kommt! Versucht alles, damit wir es nicht bemerken. Kann denn deine Mutter ihm nicht helfen? Helrun ist die heilkundigste in Quill. Ach, sie mischt ihm dies und das unter sein Essen, ohne dass er es merkt, aber es wird nicht besser. Manchmal, so wie jetzt, legt er sich irgendwo hin, wo er meint, man sähe ihn nicht. Kommt! Hey, hey, hey! Na, mir ist es nur recht. Hast du dieses Recht, dass mein Vater Schmerzen hat? Nein, Brun, verzeih. So war das nicht gemeint. Mir ist es recht, wenn ich bei dir bin. Komm! Wenn ich es bin, dann ist es keine andere. Was? Was soll das denn schon wieder heißen? Na, ich sehe, wie Ortrud dich ansieht. Und ich sehe, wie du sie ansiehst. Ich sehe sie an wie das kleine Mädchen, das mich vor Sommern an den Zöpfen schob. Aber sie ist kein kleines Mädchen mehr. Und du kein kleiner Junge. Na und? Was geht es mich an? Nichts! Komm. Denn du bist mir versprochen. Du wirst des Müllers Schwiegersohn, nicht der des Schmieds. Ich hoffe, das vergisst du nie. Warum sollte ich? Ich weiß nicht. Du hast heute viel über Ortrud geredet. Weil sie verschwunden ist. Schmied und Schulze haben es meinem Vater gesagt, er mir und ich dir. Ja, vielleicht hat sie ja keine Lust mehr, im Zirnertal zu leben. Ist einfach durch die Klamm spaziert in der Nacht und hinaus in die weite Welt. Das glaube ich nicht. Komm! Du glaubst? Oder du hoffst? Oder du weißt? Hey, hey! Schön hier geblieben, ihr zwei da vorne. Schön hier geblieben. Brun, denkst du, ich bemerke nicht, wie du Ortrud nachstellst? Ich stell ihr nicht... Torit, sag mal, folgst du mir heimlich? Oder ihr? Um zu wissen, was sie treibt, weil du eifersüchtig bist? Eifersüchtig. Torit! Bist du ihr etwa gestern Nacht gefolgt? Bist du ihr gefolgt, Brun? Weißt du, ich denke, wir sollten besser über etwas anderes reden. Meine lieben, gottesfürchtigen Mitbrüder, ich danke euch. Ihr habt nun wahrhaftig lange genug gebetet. Geht zurück an eure Arbeit. Wir sehen uns zur Mittagsstunde. Enno von Malmedy, wie hat dir das Gebet gefallen? Es war wunderbar, Vater Abt. Das freut mich. Ach, und tu mir bitte den Gefallen und geh heute nicht mehr zur Wallfahrtsstätte. Es sieht ganz so aus, als würde ein Sturm aufziehen und die können besonders für einen Fremden wie dich äußerst tückisch sein. Sicher, Vater Abt. Warum sich in Gefahr begeben? Was ich vorhabe, läuft mir nicht weg. Ich werde die Zeit nutzen und meinen Fuß von eurem heilkundigen Mönch behandeln lassen. Wohlgesprochen, Enno. Dann sehen wir uns später. Bartholomäus? Vater Abt? In der Bibliothek liegt eine Schrift. Sie heißt Die heidnischen Legenden und Sagen Zirns und der umliegenden Täler. Gesammelt und niedergeschrieben hat sie vor 300 Jahren der Gründer unseres Klosters, der ehrwürdige Bruder Iglesias. Bartholomäus, ich möchte, dass du die Schrift heraussuchst und mir in mein Gemach bringst. So schnell es geht. Oh ja, ich kann es spüren. Von der Klamm bis zum Schlund, vom Fluss im Tal bis zum Gipfel des Zirnerjochs zuckt das Land. Wie es sich windet und wehrt, wie es sich aufbäumt gegen das, was auf ihm geschah und noch geschehen wird. Gegen das, was sich auf ihm eingenistet hat, wie mit Widerhaken. Das, was es peinigt und verdirbt, um es abzuwerfen, fortzuschleudern, um es zu zerschmettern. Das Garstige, das sich für das Beste hält und doch das Schlimmste vermag. Die Krankheit mit Namen Mensch. Still! Still, habe ich gesagt. Ich will hören, wie es beginnt. Guten Morgen. Ah, unser Gast. Ja, man sollte sagen, Vormittag nach dem langen Gebet, nicht wahr? So ist es. Was kann ich für dich tun, Enno? Nun, zunächst mir sagen, ob du der Mönch bist, der sich Thaddäus nennt. Nein, ich bin Christian, ihm unterstellt. Ich assistiere Thaddäus an erster Stelle. Heilkundiger aber. Nicht so sehr wie mein Meister. Wird es für eine blutige Blase an meinem Haken reichen? Lass sie mich ansehen. Nimm dein riesiges Bündel vom Rücken und leg dich auf diese Liege. Legen werde ich mich gern, aber... Das Bündel bleibt dabei auf. Bist du sicher? Vollkommen sicher. Ganz wie du willst. Also dann? Ich ziehe deinen Schuh ganz vorsichtig ab. Ja, die ist gewaltig, deine Blase an der Ferse. Ich muss sie behandeln, damit sie sich nicht entzündet. Zuerst steche ich sie mit einer Nadel auf. Keine Sorge, Enno, es wird nicht wehtun. Selbst wenn, ich bin anderen Schmerz gewöhnt. Dann werde ich sie mit einer Tinktur aus Alkohol und Kräutern reinigen. Gut, fang an. Ach, Christian, kannst du mir währenddessen etwas über die Beschaffenheit dieses Klosters erzählen? Ich finde mich noch nicht so ganz zurecht. Selbstverständlich. Also, ganz im Norden liegt unsere Kapelle. Die kennst du vom Gebet. Südlich schließt der Klosterhof an, umgeben vom Kreuzgang. Im Westen des Hofes liegt das große Tor, durch das du hineingekommen bist. Und auch das Haus des Abtes und unsere Herberge, die Hospitia, in der du geschlafen hast. Außerdem Holz, Geräte und Vorratskeller und ein paar Ställe mit Hühnern, Enten, Schweinen und Kühen. Südlich an den Hof grenzen das Brunnhaus, in dem wir das Wasser schöpfen, die Brennerei, die Küche, Kokina genannt, das Refektorium, in dem wir gemeinsam die Mahlzeiten abhalten und das Kalefaktorium, in dem immer ein wärmendes Feuer brennt. Dazu das Infirmarium für die Kranken, in dem wir uns gerade befinden. Und die Waschräume des Lavatoriums mit der Latrine, auf ich der man... Ich weiß, was man auf einer Latrine macht. Sicher. Nun, und im Osten gehen vom Hof das Dormitorium, also der Mönchsschlafsaal, ab. Der Kapitelsaal, in dem wir Versammlungen abhalten, Auditorium, Lokutorium, Kollokutorium für Gespräche, die Bibliothek und das Skriptorium, in dem Schriften kopiert werden. Und schließlich die Sakristei, die wieder an die Kirche im Norden anschließt. Dazu gibt es 4 Türme mit allerlei Kammern zur Aufbewahrung verschiedenster Dinge. Ach ja, und oben im Westturm liegt unser Taubenschlag. Einen Garten habe ich noch gesehen. Ja, aber der verdient seinen Namen beinahe nicht. So sehr wir uns bemühen, es wächst nichts richtig auf diesem Boden. Allein die Heiden im Dorf vermögen das Land hier oben fruchtbar zu machen. Wir sind auf das angewiesen, was sie uns verkaufen. Gut, dass du auf die Heiden zu sprechen kommst. Wie ist das Dorf beschaffen und wer lebt dort? Nun, es gibt einen Müller, der Dolf heißt, einen Schmied namens Ulrich. Bruder Christian, ich sehe, du hast den Fuß unseres Gastes behandelt. Ja, Bruder Thaddäus, der Pilger, er hatte sich eine blutige Blase gelaufen. Dein Assistent war so nett, sich darum zu kümmern. Ach, er hat es gut gemacht. Nur das viele Geschwätz bei der Behandlung muss er noch aufgeben. Vergib ihm, Thaddäus. Ich habe ihn dazu ermuntert. Du solltest nicht so viel herumlaufen in den nächsten 2 Tagen, Pilger. Danach dürfte die Blase vergessen sein. Vielleicht verbringst du deine Zeit lieber in der Bibliothek. Dort gibt es so manche lesenswerte Schrift. Als dann erzählten mir der Bauern 3 von einem schrecklichen Wesen, das da hauset unter dem Berge. Ein Daimon, eine Chimäre. Gleich einer Mixtura aus Leib und Gliedern von Mensch und Wolf und Bär. In Gänze aber ohne Haar und Fell, nackend, in Totum von Schädel bis zu den messerscharfen Klauen, deren es hat 4. Von unvergleichlicher Monstrositas aber sei das Maule. Der Reihen reißt Zähne 3, wie beim Fisch, von dem man höret aus dem Ozeane und dem man dann nennet Haifisch. Danebst 2 kurze Hauer unten, wie bei einem Eberschweine, und des Sarazenenmannes Säbel gleich in Länge und Wucht, 2 weitere oben. Und das Wesen nennet man heute nicht anders als vor der Jahren Hunderten schon. Man heißet die Kreatur das Greuel. Ulrich! Ulrich! Ja! Wir müssen umkehren. Hier oben haben wir keinen Schutz gegen den Sturm. Ja, aber was ist mit Ortrud? Wir müssen sie finden. Ja, vielleicht ist sie schon längst zurück in Quill. Lamprecht, was hat dein Tier da im Maul? Etwas Graues. Es sieht aus wie grob gewobener Stoff. Das ist Ortruds Kräuterbeutel. Schulze, wir müssen weiter den Berg hinauf, bis zu den Kräutern. Nein, wir müssen ins Tal, Ulrich. Du wirst einen Donnersturm hier oben nicht überstehen. Mein Kind wird das auch nicht. Nicht alleine. Dein Kind und mein Kind waren gemeinsam im Dorf gestern Nacht. Warum sollte Ortrud wieder ganz nach oben gestiegen sein? Wahrscheinlich hat sie sich nur versteckt. Ein dummer Streich. Sie sitzt längst in eurer Stube und grämt sich vor Scham. Das erklärt nicht, warum der Kräuterbeutel noch hier ist. Mach doch, was du willst, Schmied. Ich gehe jetzt zurück ins Tal. Ruhig. Ganz ruhig, meine geflügelten Freunde. Es sieht nicht so aus, als müsste heute noch eine von euch dort hinaus. Ach, Matthias, hier bist du. Vater Abt, ich sichere die Käfige der Tauben gegen den Sturm. Ja, gut, gut. Aber danach musst du mir einen Gefallen tun. Noch eine Nachricht nach Salzburg. Sie müssen uns beeilen, die Taube schafft es sonst nicht durch den Sturm. Nein, keine Taube. Ich möchte, dass du in den Holzkeller steigst und mir die größten Stücke Holz holst, die du dort finden kannst. Nimm lieber 6 als 4. Keine Äste, echte Stücke vom Stamm. Lang wie deine Oberschenkel, vom Knie bis zur Hüfte. Muss ich dort wirklich noch mal hinein? In den Keller? Kann ich vielleicht Johannes? Johannes hat einen anderen Dienst zu erfüllen. Und du? Du hast doch nicht Angst vor dem toten Leib, der im Holzkeller liegt. Das ist nicht mehr als eine Hülle von Fleisch und Knochen. Ohne Seele. Und wenn du an Auferstehung denkst, die gibt es nur bei unserem Herrn Jesus Christus. Also hol das Holz, aber nicht das nächstbeste. Achte darauf, dass es die größten Stücke sind und sie dürfen nicht morsch sein. Schön fest, verstehst du? Ja, Vater Abt. Und dann bringst du sie in den Nordturm. Nimm den Schubkarren zur Hilfe, damit du nicht mehr als einmal laufen musst. Aber Johannes hat den Turm verschlossen. Wenn du mit dem Holz kommst, wird die Tür offen stehen. Sie sind zurück, Swinter. Dein Vater und Ulrik. Gerade sind sie in die Schmiede eingekehrt. Und was ist mit Ortrud? Ist sie dabei, Mutter? Ich habe sie nicht gesehen. Aber das heißt nichts. Vielleicht haben sie ja gefunden. Swinter? Hm? Hörst du mir zu? Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, Mutter. Ich dachte nur gerade daran, dass Vater durstig sein wird, wenn er nach Hause kommt. Ich gehe nur schnell zum Fluss Wasser holen. Wir haben hier noch genug. Er soll Frisches haben. Ist gut. Aber beeil dich. Der Sturm ist bald hier. Ja. Siehst du, Lamprecht? Sie ist nicht hier. Sie sitzt nicht am Tisch und grämt sich wegen eines Streichs. Die Einzige, die hier ist und sich grämt, ist ihre Mutter. Vor Sorge. Beruhige dich, Mann. Ach, Gerlind hat recht, Ulrik. Zorn bringt uns nicht weiter. Beruhigen? Wie soll ich mich beruhigen, wenn meine Tochter irgendwo da draußen ist? Ha? Im aufkommenden Sturm. Am Leben. So die Götter es wollen. Ich werde die Männer zusammenrufen. Und falls du auch einer bist, Schulze, wirst du uns auf der Suche nach Ortrud begleiten. Der Sturm wird uns wegfegen. Deine Tochter ist schlau, Ulrik. Sie wird Unterschlupf gesucht haben. Sie ist ein Kind der Berge. Du hast leicht reden. Sie ist ja nicht dein Spross. Nicht der einzige Nachkomme, den die Götter dir geschenkt haben. Aber was, wenn es deine Tochter wäre, Lamprecht? Ha? Was, wenn Ortrud hier wäre und Swinter verschwunden? Nur die Großen, nicht die Morschen. Lieber 6 als 4. Sie ist tot, Matthias. Keine Seele mehr in ihr. Kein Leben. Das Holz. Nur die Großen. Dies hier ist gut. Hallo? Matthias, deine Ohren spielen ihr Streiche. Sie ist tot. Sie kann es nicht sein. Heiliger! Satan! Ach, Satan, du kleiner Teufel, du hast mich zu Tode erschreckt. Kannst du beim nächsten Mal nicht früher einen Laut von dir geben? Hey, was geht da drin vor sich? Hey, wer ist dort? Mach die Tür auf! Matthias, ich suche Holz für den Vater Abt. Aber wozu versperrst du dann die Tür? Damit der Wind sie nicht ständig aufreißt. Und was soll der Schubkarren? Der Vater Abt braucht viel Holz und nun lass mich weiterarbeiten, Bartholomäus. Im Ochsenkarren zum Holzsammeln und mit dem Schubkarren zum Holzkeller. Früher war Maria Zirn ein Ort der Einsicht und Erleuchtung. Aber so langsam verlieren hier alle den Verstand. Wo bist du? Hey, wo bist du? Zeig dich. Ich weiß, dass du hier bist. Ich hab dich rufen. Swinter! Bist du von Sinn? Mir wäre fast das Herz stehen geblieben. Entschuldige, Swinter. Ich konnte nicht aus dem Gebüsch heraus. Deine Leute dürfen mich nicht sehen. Einer deiner Vogelrufe hätte doch genügt. Aber jetzt ist es zu spät. Kommst du ein wenig zu mir in den Busch? Ich weiß nicht. Ich muss den Eimer hier im Fluss auffüllen. Und wer weiß, ob du nicht ein Wassergeist bist. Das bin ich. Aber ein guter. Also komm zu mir. Ich werde schreien, wenn das nicht stimmt. Johannes, Johannes, warte. Hast du Ortrud oben bei euch gesehen? Ortrud? Sie ist verschwunden. Gestern Nacht als... Linda, wo bleibst du? Ich komm gleich, Mutter! Beeil dich! Also, hast du sie gesehen? Nein, Svinta. Aber ich halte die Augen offen. Svinta! Johannes, ich muss... Warte. Ich muss. Und du auch. Der Sturm. Beeil dich und nimm dich in Acht. Der Herr ist bei mir, Svinta. Mir kann nichts geschehen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Vater Abt, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verzeiht, Vater Abt, aber das Holz, groß und nicht morsch. Gut, Matthias, bring es herein. Sieh an, ein Mönchlein. Und wie viel Holz es bringt. Oh, ist das alles für mich? Leg es hier ab, Matthias. Und dann? Betet das Mönchlein dann mit uns? Nein, Matthias will dir etwas erzählen. Du kennst doch Gideon hier, nicht wahr, Matthias? Ja. Ja. Erzähl Gideon, was Johannes und du im Wald gefunden habt. Eine? Was? Eine. Was? Tote junge Frau. Fast noch ein Mädchen. Die Tochter des Schmieds. Und wie ist sie gestorben? Ihr Körper war mit Wunden übersät. Ihr Kleid getränkt von ihrem Blut und... Und? Ihr habt das hier bei ihr gefunden, nicht wahr? Ja. Ein selbstgeschnitztes Kreuz, unten angespitzt. So wie das, was du gerade da machst, Gideon. So wie das, ja. Nur ein wenig größer. Ist es von dir? Ja. Hast du das Mädchen damit erstochen, Gideon? Die Stimmen, Vater Abt, die Stimmen haben es mir befohlen. Du hast einen Menschen getötet. Sie haben gesagt, es sei Gottes Wille. Gegen das fünfte Gebot zu verstoßen, kann niemals Gottes Wille sein. Du hast das Kreuz auf den Kopf gestellt und wie einen Dolch gebraucht. Das ist das Zeichen des Satans. Ja, aber ich habe es richtig herum in ihr stecken lassen. Das ist das Zeichen des Herrn. Du wirst dafür büßen, Gideon. Das weißt du. Heißt das, ihr nehmt mir das Messer weg? Heißt das, ich muss Stunde um Stunde auf diesen riesigen Haufen Holz starren und darf nicht mehr schnitzen? Doch, aber keine Kreuze mehr. Du wirst dir die Holzstücke nehmen, die Matthias gebracht hat, und dann wirst du daraus das hier schnitzen. Das Gräuel? Ich soll den Dämon aus dem Buch dort als Holzfigur schnitzen? Nein, Gideon. Nicht den ganzen Dämon. Nur seinen Kiefer. Und dass du keinen Zahn vergisst. Das war Gräuel, Folge 1. Und die Legende geht weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie das Gräuel zum Leben erwacht, springt doch einfach direkt zu Folge 2. Mehr Hintergründe zur Serie findet ihr auf unserer Seite. Der Link steht in der Beschreibung. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Gräuel.